Der Herr war schaut man auf uns herab, um uns zu bekehren, ist der Vieh zu schlapp. Köbel auf den Dach, oi, oi, oi, Köbel auf den Dach. Geben. Ja, wir schwören Stein und Bein. Was kann es Schöneres geben? Ein Pöbel und Gedanken zu sein! Pöbel und Gedanken! Pöbel und Gedanken! Die über uns empört, bei dir und